Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Orbach. Herzlich willkommen zu Ohrensausen. Dem Winter gute Seiten abzugewinnen, ist oft gar nicht so einfach. Insbesondere, wenn es draußen windet und stürmt, regnet und nieselt, kalt ist und unfreundlich. Und doch hat diese Jahreszeit auch einen unglaublich positiven Aspekt. Drinnen wird's umso gemütlicher und man muss sich etwas zur Unterhaltung einfallen lassen. Im Winterhalbjahr, so wagt unsere Redakteurin Barbara Steiger in ihrem Beitrag zu behaupten, wird weit mehr als zu anderen Jahreszeiten gelesen, gepuzzelt und gespielt. Und weil die besten Spiele keine Vorbereitung, kein Spielbrett und keine Technik benötigen, ist Teekesselchen eines der beliebtesten Spiele der Deutschen. Gut für die Bildung obendrein. Also spielen Sie mit! Das Spiel und die Regeln. Sollte Ihnen dieses kurzweilige und lehrreiche Spiel noch nicht begegnet sein, hier eine kurze Beschreibung. Mindestens zwei Spieler braucht man dafür. Sind es mehr, können Gruppen gebildet werden. Eine Seite überlegt sich gleichlautende Wörter verschiedener Bedeutungen, zum Beispiel das Wort Krippe. Diese Worte heißen in der Fachsprache Homonyme oder Polyseme. Der Wortgeber umschreibt seinen Begriff anhand der unterschiedlichen Bedeutungen. Die Krippe also zum Beispiel wie folgt. Aus meinem Teekesselchen fressen Tiere und drinnen sind Kinder. Oder das Jesuskind lag drinnen und es gibt Spielzeug. Oder auch, man stellt es im Winter für Wildtiere auf und Kinder gibt man auch im Sommer dorthin. Mit so wenigen Erklärungen wie möglich versucht der Mitspieler den Begriff zu erraten. Die Rollen von Wortgeber und Wortrater wechseln. Am Ende gewinnt, wer die wenigsten Erklärungen zur Lösung bedurfte. Das Spiel und seine Herkunft. Herrlich rätselhaft ist beim Teekesselchenspiel nicht nur das Spiel. Auch sein Name selbst gibt Rätsel auf. Vermutungen zufolge stammt die Spielidee aus England, wo man die Lösungen auf kleine Zettel schrieb und diese in Teekesseln verbarg. Vielleicht, weil die gerade für den 5-O'Clock-Tea in greifbarer Nähe standen? Ein anderer Erklärungsansatz meint, dass die Menschen, die die Umschreibungen der Worte formulieren, miteinander scheinbar so viel gemeinsam haben wie ein Teekessel mit einem anderen, nämlich äußerlich nichts, aber dem Inhalt nach durchaus. Möglichkeit 3, die vermutet wird, Teekessel hieß früher nicht nur der Wasserkessel, sondern auch ein Dummkopf. Hey, du Teekessel! Mancherorts schimpft man so bis heute einen begriffsstutzigen Menschen. Einen Menschen eben, der erst 2 und 3 Umschreibungen braucht, bevor er die Wortbedeutung erkennt. Mein Teekesselchen für Sie. Mein Teekesselchen verschenkt man gerne. Es steigt einem in die Nase. Essen kann man es außerdem. Und es besteht aus Tierhaaren. Alles klar? Ich habe noch mehr Erklärungen. Mein Teekesselchen gibt es in allen erdenklichen Farben. Es wird auch Bouquet genannt. Man muss es braten oder schmoren. Die Spitze einer Lunte. Jetzt aber. Nein? Also noch eine weitere Erklärung. Mein Teekesselchen hat Wurzeln. Es beschreibt den Geruch eines Weins. Es ist ein Teil einer Rindskeule. Genau, die Blume. Ein Teekesselchen mit mindestens 3 verschiedenen Bedeutungen. Es gibt die Blume als von Tieren bestäubte Blütenpflanze. Es gibt die Blume als fachliche Bezeichnung für den Geruch oder den Duft eines Weines. Und Blume heißt das Hüftstück der Rindskeule. Lust auf mehr? Weiter geht's mit etwas Abstraktem. Mein Teekesselchen gehört zur Musik. Es reichen dazu aber auch wenige Worte oder Gesten. Haben Sie schon eine Ahnung? Dann weiter. Mein Teekesselchen liebt den Dreiklang. Es ist da, wenn kein Streit herrscht. Schon klar, oder? Hier kommt ein letzter Tipp. Mein Teekesselchen prägt die Melodie und es ist ein philosophisches Ideal. Es ist die Harmonie. Ein Teekesselchen mit mindestens zwei Bedeutungen in der Musik und der Philosophie. Für die Ästhetik ist Harmonie das Merkmal des Schönen, das Zusammenstimmen von Farben, Maßen und Bewegungen. Und jetzt etwas jahreszeitlich Passendes. Mein Teekesselchen ist eine Zierde. Es hängt Fensterflügel auf und es tut bei Verletzungen höllisch weh. Der nächste Tipp. Mein Teekesselchen ist dünn und lang. Es hilft öffnen und schließen. Es kann sich mit anderen kreuzen und bei Überbeanspruchung reißen. Ich glaube, es reicht noch nicht ganz, oder? Mein Teekesselchen bindet man um Geschenke. Es ist ein Fensterbeschlag und ein Teil des menschlichen Körpers. Richtig, das Band. Neben den Bedeutungen im Textil- und Bauwesen und in der Medizin gibt es Bänder auch noch in der Elektrotechnik und als veraltetes Zählmaß. Und, als kleiner Exkurs, das blaue Band ist eine Auszeichnung für das schnellste Passagierschiff des Nordatlantiks. Quasi die Düsenjets der Meere. Nun aber noch ein wenig sprachwissenschaftlicher Hintergrund. Woher kommen diese Worte gleicher Lautung und wie entstanden sie? Homonyme haben verschiedene Wortahnen. Im Laufe der Zeit schliff sie die Sprache in die gleiche Richtung. Heute bezeichnet ein Wort zwei oder mehr gänzlich unterschiedliche Dinge. Als Beispiel der ungläubige Heide und die blühende Heide. Polyseme hingegen haben ihre Wurzeln im gleichen Wort und damit auch eine gewisse Wortverwandtschaft. Die Bedeutung des Wortahnen wurde im Lauf der Zeit auf verschiedene Dinge aufgeteilt. So bezeichnet heute das Schloss sowohl ein Gebäude als auch eine Türverriegelung. Und um die Verwirrung komplett zu machen, wer das Teekesselchenspiel auch nur etwas weiter fasst, der darf auch Homophone verwenden und Homographen. Erstere werden gleich gesprochen, haben aber eine andere Bedeutung und eine andere Schreibung, zum Beispiel das Volkslied und das Augenlied. Letztere, die Homographen, werden gleich geschrieben, haben aber eine andere Bedeutung und eine andere Aussprache. Beispiel, einen Text übersetzen und mit dem Boot übersetzen. Die Summe der Teile. Bleibt nur die Frage, warum all diese Teekesselchen meist problemlos nebeneinander existieren können. Und die erschließt sich fast von selbst. Wir verwenden selten isolierte Worte, sprechen Wortkombinationen, formulieren Sätze und bewegen uns im Gespräch oder Text in einem Gesamtzusammenhang. Und der lässt uns die Bedeutung eines Wortes logisch erschließen, solange wir der Sprache auch mächtig sind. Beste Beispiele, wie es nicht funktioniert, sind einfache Übersetzungsprogramme, die vor solchen Hürden in die Knie gehen und sprachlichen Unfug produzieren. Unser Gehirn aber hat gelernt, dass es das Tau und den Tau gibt, den Leiter und die Leiter, das Steuer und die Steuer, das Blau und die Blau. Und auch ohne differenzierenden Artikel wissen wir im Sinnzusammenhang, welche Kreuzung, Krone oder Karte gemeint ist. Genug gespielt, liebe Hörer. Aber eben nicht nur gespielt, sondern spielerisch gelernt. Denn nicht nur das Sprachgefühl profitiert vom Wortwettbewerb, sondern auch die Kombinationsfähigkeit. Bei Jung und Alt ebenso wie bei Sprachneuling und altem Sprachhasen. Und wen der Spaß um die Doppelbedeutungen einmal angesteckt hat, der bleibt meist lebenslang auf der Suche nach den Teekesselchen der Welt. Unsere Teekesselchen-Trainer Wandelbare Worte finden Sie im Internet unter wissen.de/Doppelbedeutungen. Und dort können Sie auch diesen Text noch einmal nachlesen. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.